Sechstes Buch, viertes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland. Sechstes Buch, viertes Kapitel. Ein Traum. Die Stoiker, dieser strenge moralische Orden, dessen Abgang wir mit dem vortrefflichen Montesquieu einen Verlust für das menschliche Geschlecht zu nennen versucht sind, hatten unter andern Sonderlichkeiten eine große Meinung von der Natur und Bestimmung der Träume. Sie trieben es so weit, daß sie sich die Mühe gaben, eben so große Bücher über diese Materie zu schreiben, als diejenigen, womit die gelehrte Welt noch in unsern Tagen von einigen weisen Mönchen über die erhabene Kunst, die Gespenster zu prüfen und zu bannen, beschenkt worden ist. Sie teilten die Träume in mancherlei Gattungen und Arten ein, wiesen ihnen ihre geheimen Bedeutungen an, gaben den Schlüssel dazu und trugen kein Bedenken, einige Arten derselben ganz zuversichtlich dem Einfluss derjenigen Geister zuzuschreiben, womit sie alle Teile der Natur bevölkert hatten. In der Tat scheinen sie sich in diesem Stücke lediglich nach einem allgemeinen Glauben, der sich von jeher unter allen Völkern und Zeiten erhalten hat, gerichtet und dasjenige in die Form einer gelehrten Theorie gebracht zu haben, was bei ihren Großmüttern ein sehr unsicheres Gemische von Tradition, Einbildung und Blödigkeit des Geistes gewesen sein mochte. Dem sei nun, wie ihm wolle, so ist doch schwerlich zu leugnen, dass wir zuweilen Träume haben, in welchen so viel Zusammenhang, so viel Beziehung auf unsere vergangenen und gegenwärtigen Umstände, wiewohl alle Zeit mit einem kleinen Zusatze von Wunderbarem und Unbegreiflichem anzutreffen ist, dass wir uns um jener Merkmale der Wahrheit willen geneigt finden, in diesen letztern etwas Geheimnisvolles und Vorbedeutendes zu suchen. Träume von dieser Art, den Geistern außer uns oder, wie die Pythagoreer taten, einer gewissen prophetischen Kraft oder Divination unserer Seele, welche unter dem tiefen Schlummer der Sinne bessere Freiheit haben, sich zu entwickeln, mit entscheidender Gewissheit beizumessen, überlassen wir denjenigen, welche zum Besitz jener von Lucrez so enthusiastisch gepriesenen Glückseligkeit, die Ursachen der Dinge einzusehen, in einem vollern Maße gelangt sind, als wir. Indessen haben wir uns doch zum Gesetze gemacht, den guten Rat unserer Großmütter und Tanten nicht zu verachten, welche uns, da wir noch das Glück ihrer einsichtsvollen Erziehung genossen, unter Anführung einer langen Reihe von Familienbeispielen ernstlich zu vermahnen pflegten, die Warnungen und Fingerzeige der Träume, ja nicht für gleichgültig anzusehen. Agathon hatte diesen Morgen, nachdem er in einer Verwirrung von uneinigen Gedanken und Gemütsbewegungen endlich eingeschlummert war, einen Traum, den man mit einigem Rechte zu den kleinen Ursachen zählen kann, durch welche große Begebenheiten hervorgebracht worden sind. Wir wollen ihn erzählen, wie wir ihn in unserer Urkunde finden, und dem Leser überlassen, was er davon urteilen will. Ihn deuchte, daß er in einer Gesellschaft von Nymphen und Liebesgöttern auf einer anmutigen Ebne sich erlustige. Danae war unter ihnen. Mit zauberischem Lächeln reichte sie ihm, wie Ariadne ihrem Bacchus, eine Schale voll Nektars, welchen er, an ihren Blicken hangend, mit wollüstigen Zügen hinunterschlürfte. Auf einmal fing alles um ihn her zu tanzen an. Er tanzte mit. Ein Nebel von süßen Düften schien ringsum die wahre Gestalt der Dinge zu verhüllen. Tausend liebliche Gestalten wie Seifenblasen, ebenso schnell zerflossen als entstanden, gaukelten vor seiner Stirne. In diesem Taumel hüpfte er eine Zeitlang fort, bis auf einmal der Nebel und seine ganze fröhliche Gesellschaft verschwand. Ihm war, als ob er aus einem tiefen Schlaf erwachte, und da er die Augen aufschlug, sah er sich an der Spitze eines jähen Felsen, unter welchem ein reißender Strom seine beschäumten Wellen fortwälzte. Gegen ihm über, auf dem andern Ufer des Flusses, stand Psyche. Ein schneeweißes Gewand floss zu ihren Füßen herab. Ganz einsam und traurig stand sie und heftete Blicke auf ihn, die ihm das Herz durchbohrten. Ohne sich einen Augenblick zu besinnen, stürzte er sich in den Fluss hinab, arbeitete sich ans andere Ufer hinüber und eilte seiner Psyche zu Füßen, sich zu werfen. Aber sie entschlüpfte ihm wie ein Schatten. Er strebte ihr mit ausgebreiteten Armen nach, vergebens. Es war ihm unmöglich, den kleinen Zwischenraum zurückzulegen, der ihn von ihr trennte. Noch immer heftete sie ihre Blicke auf ihn. Ernste Traurigkeit sprach aus ihrem Gesicht, und ihre rechte Hand wies in die Ferne, wo er die goldnen Türme und die heiligen Haine des delphischen Tempels ganz deutlich zu unterscheiden glaubte. Tränen stürzten bei diesem Anblick über seine Wangen herab. Er streckte seine Arme, flehend und von unaussprechlichen Empfindungen beklemmt, nach der geliebten Psyche aus. Aber sie floh eilends von ihm weg, einer Bildsäule der Tugend zu, die unter den Trümmern eines verfallenen Tempels, einsam und unversehrt, in majestätischer Ruhe auf einem unbeweglichen Kubus stand. Sie umarmte diese Bildsäule, warf noch einen tiefsinnigen Blick auf ihn und verschwand. In unbeschreiblicher angst wollt er ihr nacheilen, als er sich plötzlich in einem tiefen schlamme versenket sah, und die bestrebung, die er anwendete, sich herauszuarbeiten, war so heftig, daß er davon erwachte. Ein strom von tränen, in welchen sein berstendes herz ausbrach, war die erste wirkung des tiefen eindrucks, den dieser sonderbare traum in seiner erwachten, aber noch ganz von ihren gesichten umgebenen seele zurückließ. Er weinte so lange und so heftig, daß sein hauptkissen ganz davon durchnetzt wurde. Ach, Psyche, Psyche, rief er von Zeit zu Zeit aus, indem er seine gerungenen Arme wie nach ihrem Bilde ausstreckte. Und dann brach eine neue Flut aus seinen schwellenden Augen. Wo bin ich? Rief er wieder aus und sah sich um, als ob er bestürzt wäre, sich in einem von persischen Tapeten schimmernden Gemach auf dem weichsten Ruhebette liegend zu finden. O Psyche, was ist aus deinem Agathon geworden? O unglücklicher Tag, an welchem mich die verhaßten Räuber deinem Arm entrissen! Unter solchen Vorstellungen und Ausrufungen stand er auf, ging in heftiger Bewegung auf und nieder, warf sich abermal auf das Ruhebette und blieb eine lange Zeit stumm und mit zu Boden starrenden Blicken, unbeweglich, in Gedanken verloren sitzen. Endlich raffte er sich wieder auf, kleidete sich an und stieg in die Gärten hinab, um in dem einsamsten Teile des Hains die Ruhe zu suchen, die er nötig hatte, um über seinen Traum, seinen gegenwärtigen Zustand und die Entschließungen, die er zu fassen habe, nachdenken zu können. Unter allen Bildern, welche der Traum in seinem Gemüte zurückgelassen hatte, rührte ihn keines lebhafter als die Vorstellung der Psyche, wie sie mit ernstem Gesicht auf den Tempel und die Haine von Delphi wies, diese geheiligten Achter, wo sie einander zuerst gesehen, wo sie so oft sich eine ewige Liebe geschworen, wo sie so rein, so tugendhaft sich geliebt hatten, wie sich im hohen Olymp die Unverkörperten lieben. Diese Bilder hatten etwas so Rührendes, der Schmerz, womit sie ihn durchdrangen, wurde durch die lebhaftesten Erinnerungen seiner ehemaligen Glückseligkeit so sanft gemildert, daß er eine Art von Wollust darin empfand, sich der trauernden Wehmut zu überlassen, die sie über sein Gemüt verbreiteten. Er verglich seinen jetzigen Zustand mit jener seligen Stille des Herzens, jener immer lächelnden Heiterkeit, jenen sanften, unschuldvollen Freuden, zu welchen unsterbliche Zuschauer ihren Beifall gegeben hatten, und indem er unvermerkt, anstatt die vergleichung unparteiisch fortzusetzen, sich dem laufe seiner einbildungskraft überließ, deuchte ihn nicht anders, als ob seine seele nach jener elysischen ruhe wie nach ihrem angebornen elemente sich zurücksehne. Wenn es auch Schwärmereien waren, rief er seufzend aus, wenn es auch bloße Träume waren, in die mein halb abgeschiedner, halb vergötterter Geist sich wiegte, welch eine selige Schwärmerei! Und wie viel glücklicher machten mich diese Träume als alle die rauschenden Freuden, welche die Sinnen in einem Wirbel von Wollust dahinreißen und, wenn sie vorüber sind, nichts als Beschämung und Reue und ein schwermütiges Leeres in der unbefriedigten Seele zurücklassen. Vielleicht werden unsere Leser aus demjenigen, was damals in dem Gemüte unsers Helden vorging, sich viel Gutes für seine Wiederkehr zur Tugend weissagen. Aber mit Bedauern müssen wir gestehen, dass sich eine andere Seele in seinem Inwendigen erhob, welche diese guten Regungen in kurzem wieder unkräftig machte. Es sei nun, dass es die Stimme der Natur oder der Leidenschaft war, oder dass beide sich vereinigten, ihn ohne Abbruch seiner Eigenliebe wieder mit sich selbst und dem Gegenwärtigen auszusöhnen. In der Tat war es bei der Lebhaftigkeit, welche alle Ideen und Gemütsbewegungen dieses sonderbaren Menschen bezeichnete, kaum möglich, dass der überspannte Affekt, worin wir ihn gesehen haben, von langer Dauer hätte sein können. Die Stärke seiner Empfindungen rieb sich an sich selbst ab. Seine Einbildungskraft pflegte in solchen Fällen so lange in geradem Laufe fortzuschießen, bis sie sich genötiget fand, wieder umzukehren. Er fing nun an, sich zu überreden, dass mehr Schwärmerei als Wahrheit und Vernunft in seiner Betrübnis sei. Er glaubte, bei näherer Vergleichung zu finden, dass seine Leidenschaft für Danae durch die Vollkommenheit des Gegenstandes gänzlich gerechtfertiget werde. So vorzüglich ihm kurz zuvor die Glückseligkeit seines delphischen Lebens und die unschuldigen Freuden der ersten noch unerfahrenen Liebe geschienen hatten, so unwesentlich fand er sie jetzt in Vergleichung mit demjenigen, was ihn die schöne Danae in ihren Armen hatte erfahren lassen. Das bloße Andenken daran setzte sein Blut in Feuer und seine Seele in Entzücken. Seine angestrengteste Einbildung er lag unter dem Bestreben, eine vollkommnere Wonne zu empfinden. Psyche schien ihm jetzt, so liebenswürdig sie immer sein mochte, zu nichts anderm bestimmt gewesen zu sein, als die Empfindlichkeit seines Herzens zu entwickeln, um ihn fähig zu machen, die vorzüge der unvergleichlichen danae zu empfinden. Er schrieb es einem rückfall in seine ehmalige schwärmerei zu, daß er durch einen traum, welchen er bei aller seiner wunderbaren beschaffenheit doch für nichts mehr als ein spiel der phantasie halten konnte, sich in so heftige bewegungen hatte setzen lassen. Das einzige, was ihn noch beunruhigte, war der Vorwurf der Untreue gegen seine einst so zärtlich geliebte und so zärtlich wieder liebende Psyche. Allein die Unmöglichkeit, von der unwiderstehlichen Danae nicht überwunden zu werden, ein Punkt, wovon er so vollkommen als von seinem eignen Dasein überzeugt zu sein glaubte, und der Verlust aller Hoffnung, Psychen jemals wiederzufinden, welchen er ohne genauere Untersuchung für ausgemacht annahm, schien ihm gegen diesen Vorwurf von großem Gewicht zu sein. Um sich desselben gänzlich zu entledigen, geriet er endlich gar auf den Gedanken, daß seine Verbindung mit Psychen mehr die Liebe eines Bruders zu einer Schwester, eine bloße Liebe der Seelen, als dasjenige gewesen sei, was im eigentlichen Sinn Liebe genannt werden sollte. Eine Entdeckung, die ihm bei Vergleichung der Symptomen beider Arten von Liebe unwidersprechlich zu sein deuchte. Diese Vorstellungen stiegen nach und nach, zumal an einem Orte, wo jede schattichte Laube, jede Blumenbank, jede Grotte ein Zeuge genossener Glückseligkeiten war, zu einer solchen Lebhaftigkeit, daß sie eine Art von Ruhe in seinem Gemüte wiederherstellten. Wenn anders die Verblendung eines Kranken, der in der Hitze seines Fiebers gesund zu sein wähnt, diesen Namen verdienen kann. Doch verhinderten sie nicht, daß diesen ganzen Tag über ein Eindruck von Schwermut in seiner Seele zurückblieb. Die Bilder der Psyche und der Tugend, welche er so lange gewohnt gewesen war, zu vermengen, stellten sich immer wieder vor seine Augen. Umsonst suchte er sie durch Zerstreuungen zu entfernen. Sie überraschten ihn in seinen Arbeiten und beunruhigten ihn in seinen Ergötzungen. Er suchte ihnen auszuweichen, der Unglückliche, und wurde nicht gewahr, daß eben dies ein vollständiger Beweis war, daß es nicht so richtig mit ihm stand, als er sich selbst zu überreden suchte. Ende von 6. Buch, 4. Kapitel.